mit den Jungs auf Tour, zählte weit mehr als Karriere und Geld. Es waren wunderbare Jahre, schwer die Stiefel, so kurz die Haare. To free my land, ich war ein Rebell, wie alle konnten es spüren. Zu den Hits aus der Gosse, wie die Wikinger um die Wette gebucht. Immer an den Feind, jeder von uns war lieber tot als rot. Wir waren stolz, wir waren frei. 1, 2, 3 und wieder mal vorbei. Hey, hey, mein Freund, wohin ist diese Zeit? Sie ging viel zu schnell vorbei. Hey, hey, mein Freund, wohin ist unsere Zeit? Bist doch du mit dabei? Sie ging viel zu schnell vorbei.